Die Ausstrahlungskraft der Freiheit, rechtsstaatlichen Demokratie, Völker nach Selbstbestimmung in ganz Europa bahnbrechend. Die Zeit, die Sache der Freiheit. Die erste Vorstellung war immer Freiheit, was das auch immer sein sollte. Ich wusste nicht, wie die Wasserhähne angehen in öffentlichen Toiletten. Ich kannte keine automatischen Türen. Ich hatte einen Satz gelernt, den ich jetzt aber nicht mehr weiß. Bitte fahren Sie mich. Ich wusste nicht, wie die Zigarettenautomaten zu bedienen sind. Für mich waren das Momente, wo ich mir wie ein Kind vorkam. Bitte fahren Sie mich zur Westdeutschen Botschaft. Vieles wird Ihnen neu sein. Doch nichts wie raus. Man war zum ersten Mal im Westen und bin sofort zufälligerweise einem Polizisten vor die Arme gelaufen und der fragte sofort, bist du abgehauen? Sie haben ihre vertraute Umgebung, Freunde und Verwandte verlassen und müssen sich hier zurechtfinden. Im Westen war alles privat. Auf einmal war alles privat. Aber sie sind als Deutsche in Deutschland geblieben. Die Flüchtlinge, die lagen da auf Decken, saßen auf ihren Koffern, auf den Rucksäcken. Das war fast wie so ein Gefangenenlager. Die Bundesrepublik hilft ihnen beim Start in ihr neues Leben. Das Problem war, dass die Passbilder, die man in Ostberlin anfertigen konnte, dass die nicht in die Westpässe reinpassten. Gleichwohl müssen sie ganz von vorne anfangen. Und dann ging das gleich los. Also das war nicht so, dass wir da in die Betten eingewiesen wurden, sondern das begann sofort mit diesen Anmeldungsprozeduren da. Dachte ich, guck mal an. Gut, hier ist auch Bürokratie. Sie müssen sich in einer neuen Umgebung mit neuen Lebensumständen zurechtfinden. Doch was viele Tausende vor Ihnen geschafft haben, wird auch Ihnen gelingen. Wir sind dann direkt zum Savini-Platz und dort in eine Kneipe und haben erstmal ein bisschen gefeiert. Und ich wusste nicht, wer der Kellner ist, weil die alle angezogen waren wie jeder. Sie sind in die Bundesrepublik Deutschland gekommen, um im freien Teil Deutschlands leben zu können. Für diese Freiheit haben sie Entbehrungen und Belastungen auf sich nehmen müssen. Ich heiße Sie bei uns herzlich willkommen. Auf einmal war alles privat. DDR-Übersiedler und ihr Weg in den Westen. Ein Feature von Elke Kimmel. Läuft auch? Hm. Also. So, nun hingen wir an den Radiogeräten, diskutierten darüber. Nun kamen wir eines Morgens in die Schule wieder. Da kommt ein Schulkamerad als Letzter und ruft in die Klasse rein. Im RIAS hat man gesagt, man solle Schweigeminuten machen, wegen der vielen Toten. Schweigeminuten. Ja, das machen wir auch, war völlig klar, das machen wir auch. Dietrich G., Jahrgang 1939. 5 Minuten nichts sagen, er rief uns auf. Einzeln und die ganze Klasse, wir redeten nicht, wir standen auf, guckten immer auf die Uhr, guckten ihn gar nicht an. Als die 5 Minuten zu Ende waren, ging der Unterricht normal weiter. Er hat auch nicht reagiert. Stammt aus Dorkow in der Mark Brandenburg. Mitte November kamen die ersten Verhöre. Unser Direktor, der Geschichtslehrer und einer aus der Kreisleitung der SED verhörten uns. Dezember 1956, Schulverweis wegen Anstiftung zum politischen Ungehorsam. Geflohen nach unserer politischen Aktion bin ich am 18. Dezember 1956, also unmittelbar vor Weihnachten. 1956, 279.180. 1957, 261.622. 1958, 204.290. Der Beginn des Studiums, der stand im Zeichen des Einmarschs am 21. August in Tschechoslowakei. Und das war nun ein ganz einschneidendes Ereignis. Reinhard F., Jahrgang 1948, geboren in Ostberlin, Philosophiestudium in Jena. Da ging es dann los, dass sich innerhalb der Gruppe in Jena so ein innerer Kreis bildete, der in Verabredung mit einer ähnlich gelagerten Gruppe in Halle, dass wir da an einer Schrift arbeiteten über den Sozialismus in der DDR. Das war dann ein kleines Konvolut, ist dann zusammengefasst worden, das machte ich dann. Das hieß Anspruch und Wirklichkeit des Sozialismus in der DDR. Weigert sich, Mitglied der Partei der Arbeiterklasse zu werden. Beim Absolventenlenkungsgespräch sprang dieser Mann auf und erklärte dort in diesem Raum, also wo so Vertreter der Universität, der FDJ, des Hoch- und Fachschulministeriums versammelt waren, erklärte dort, sie sind ein Feind unserer Republik. Bewegt sich in oppositionellen Studentenkreisen. Und dann zog er da vom Leder. Also der bezeichnete mich da als Kopf einer Verschwörung an der Universität, die ein Zentrum der Kontrrevolution darstellt. Und ich würde also gezielt der Partei entgegenwirken und würde bürgerliche Ideologie an der Universität verbreiten und so weiter. Und also ich wurde dann Stante Pede exmatrikuliert. Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Es verging knapp ein Monat. Und auf einmal steht der Volksbildungsminister der DDR, Fritz Lange, in unserer Klasse. Völlig überraschend. Da wurde uns zum ersten Mal klar, das ist bedrohlich, wenn ein Minister zu uns kommt. Ja, ich habe dann in Berlin versucht, irgendwie eine Stelle zu finden, die meinem Interesse an gesellschaftlichen oder philosophischen Fragestellungen entsprach. Ich habe mich also in Bibliotheken beworben und wollte im Antiquariatsbuchhandel gerne einsteigen oder eine Ausbildung machen und so. Ich bin also immer gescheitert. Da wurden zwei Kameraden von mir zu Hause bei denen verhört von SED-Genossen, jeweils 4 Stunden. Und der eine davon kam am 18. Dezember abends um 22 Uhr, es war schon dunkel, zu uns nach Hause und mit völlig verängstigtem Gesicht und sagte, dein Name ist gefallen. Ich war völlig entsetzt, war ja klar, was damit gemeint war. Da sagte er dann, in Ihrer Kaderakte, also jeder DDR-Bürger hatte eine Kaderakte, in Ihrer Kaderakte, da stehen solche Dinge drin, dass jeder Betriebsleiter, der sie einstellt, weiß, übermorgen hat der Herr in einer bestimmten Couleur in seinem Betrieb. Und Sie werden keinen Betriebsleiter finden, der diese Herren gerne in seiner Umgebung hat. Daher wird sie keiner einstellen. Also es ist falsch, was Sie machen. Bewerben Sie sich im Braunkohlentagebau Schwarze Pumpe oder im Stahlwerk Riesa oder werden Sie Schweinehund in einer LPG. Was anderes können Sie nicht mehr werden in diesem Land. Denn die Wochen, die sie uns behandelt hatten, hatte ja nur ein einziges Ziel. Die wollten irgendeinen finden, der angeblich die Aktion gestartet hatte. Und da habe ich mich entschlossen, in den Westen zu fliehen. Also wenn man so fragt nach so einem Punkt, wo das umgeschlagen ist, also wo ich dann nun wirklich nicht mehr in der DDR leben wollte, dann war das nach diesem Gespräch. Ungesetzlicher Grenzübertritt. Wer ohne staatliche Genehmigung das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik verlässt oder in dieses nicht zurückkehrt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder öffentlichem Tadel bestraft. Vorbereitung und Versuch sind strafbar. Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik, § 213. Zügellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete Heim-ins-Reich-Psychose geführt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Schule gegangen bin, von 72 bis 82, in die Polytechnische Oberschule, war ich der letzte Jahrgang, der mit der 9. Klasse auf die US gekommen ist. Und ich hatte damals mich auch darauf beworben. Angelika E., Jahrgang 1965, geboren in Mühlhausen, Thüringen, stellt 1982 einen Antrag auf Aufnahme in die erweiterte Oberschule. Es hat nicht geklappt. Und zwar nicht aus Leistungsgründen, sondern ja, aus Gründen, die mir auch nie erklärt wurden. Ja, also ich hatte sehr gute Noten. Ich bin ein Arbeiterkind, was ja in der DDR gefördert wurde, angeblich. Antrag abgelehnt. Ja, für mich war das damals schon ein großer Schock, nicht auf die US zu kommen, weil ich wollte damals Medizin studieren. Ohne Abitur wäre das ja nicht möglich gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich also gemerkt habe, wie hilflos man einfach ist. Bricht die Ausbildung zur Elektronikfacharbeiterin ab. Und damit war aber klar, dass ich also kein Abitur habe, auf keinen Fall studieren kann und war dann auch erstmal ziemlich unsicher, was ich jetzt überhaupt machen sollte und habe mich dann für die Ausbildung zur Krankenschwester entschieden, weil die einfach am nächsten noch zur Medizin war. Also ich wollte frei arbeiten, hatte zwar den Meister, aber um frei zu arbeiten, musste man Mitglied im VBK, also im Berufsverband für die Künstler sein. Und das ging in der Regel nur über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder sowas. Christiane T., Jahrgang 1957, geboren in Erfurt. gelernte Goldschmiedin. Dann kam noch dazu, dass ein Haufen Freunde von mir schon Anfang der 80er Jahre in den Westen sind und einfach das Umfeld sich vollkommen geändert hat und mir die Leute gefehlt haben. Ne? Lebt in Berlin-Ost, verkehrt in Künstlerkreisen. Zum Beispiel kann ich mich noch an einen Abend erinnern, da bin ich so im Prenzlauer Berg gelaufen, also von so einer Kneipe zu mir nach Hause und bin mindestens an 10 Wohnungen vorbeigekommen, wo keiner mehr drinne war. Also wo Leute gewohnt haben, die ich kannte. Und ich gemerkt habe, wie sehr ich das vermisse und dass so Bekanntschaften oder Freundschaften oder Berufsbeziehungen auch nicht durch neue Beziehungen zu ergänzen sind. Ja. Also das habe ich als sehr schmerzlichen Verlust empfunden. Ja. Pflegt regelmäßigen Briefkontakt zu Abgeworbenen. Und das waren so die Gründe, weshalb ich dann, sagen wir mal, 1983 ungefähr beschlossen habe, rüberzugehen. Und dann nach Möglichkeiten gesucht habe, das umzusetzen, möglichst ohne in den Knast oder so zu gehen. Für euer Wunderkinder von 1945 ein, bis... Ein wichtiger Teil unserer Grundausbildung ist der sogenannte Sprung nach vorn, haben der ein gezieltes sich hinwerfen beinhaltet. Dann natürlich nicht liegen bleiben und ausruhen, klar, sondern robben, robben, robben. Unter Ausnutzung jeder Deckung. Das Gelände bietet nur eine Menge Möglichkeiten für Deckung. Mal bitte, dass das ausgenutzt wird. Mühle, so, nur mal rein auseinanderziehen. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Wird den Angehörigen der Grenztruppen der DDR bei der Ausübung ihrer Befugnisse Widerstand entgegengesetzt? Oder werden die von ihnen auf der Grundlage dieses Gesetzes angeordneten Maßnahmen behindert oder nicht befolgt? Ist die körperliche Einwirkung zulässig? Gesetz über die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik, Paragraph 26. Einst waren wir mal frei. Vorsicht, rutschen, gleiten. Sind wir besetzt. Und vorwärts, rutschen, das runter. Das Land ist unter, in zwei. Das Gewehr ab. Was machen wir jetzt? Körper, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschoner, Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Und ich weiß noch, wie meine Mutter da sitzt, den Kopf in die Hände gestützt, auf den Tisch guckt und sagte so, Mensch, Dietrich, was soll denn werden? Und der Satz reichte einfach, dass ich begriff, ich wusste auch gar nicht, was werden sollte. Ich war einfach entschlossen, wegzugehen, aber wohin eigentlich? Dietrich G., 1956, gesetzeswidriger Grenzübertritt nach Berlin-West. Meine Eltern habe ich aber nicht gesagt, aber meine Mutter hat das geahnt. Also die wusste das genau, was sich jetzt abspielt. Ich war in Tränen aufgelöst und so. Und ob ich mir das doch gut überlegt hatte. Und, naja. Also ich habe mich dann verabschiedet und bin dann nach Prag gefahren. Reinhard F., 1972, Versuch der Republikflucht. Ich rechne das meiner Mutter schon hoch an, dass sie es nicht meinem Vater erzählt hat, weil dann wäre ich nicht in den Westen gegangen. Also nicht, weil mein Vater rot ist, sondern weil er einfach gewollt hätte, dass ich zu Hause bleibe. Ja. Angelika E., 1986, illegale Ausreise über Helsinki. Dann gab es Leute, denen habe ich meine Platten, also ich hatte irgendwie ganz interessante Platten, die ich verschenkt habe, wo ich dachte, naja, die kaufe ich mir im Westen sowieso alle wieder. Also einfach, man ist ja dann so in sentimentaler Stimmung, weiß nicht, ob man sich wieder sieht. Und will auch nicht jeden Kram irgendwie mitschleppen. Christiane T., 1988, Übersiedlung nach Berlin-West durch Familienzusammenführung. Dem kann kein Land etwas bedeuten, der seine Heimat so verlässt. So, und dann weiß ich noch, wie ich dann Richtung Bahnhof gegangen bin. Ich habe mich nur einmal umgeguckt, weil mir klar war, das hältst du gar nicht aus. Da sah ich, wie mein Vater meine Mutter so im Arm hielt. So habe ich die eigentlich nie gesehen. In der Loggia, so wie ein Schemel, nur war ja dunkel und konnte mir schon vorstellen, dass sie beide weinten. Und Vater, Mutter bleiben ehrfürchtig stehen. Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Einmal, 1949, einmal, 1955, etwas ganz Großes. 1950, 197.788. 1951. 165.648. Die Anwendung der Schusswaffe ist gerechtfertigt, um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein Verbrechen darstellt. Gesetz über die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik, Paragraph 27. 1956, 279.189. 1957, 261.622. Zwischen 1949 und 1990 verlassen über 4 Millionen Menschen die DDR, um in der Bundesrepublik Deutschland zu leben. 1958, 204.092. 1959, 143.900. Wenn man sich die Aufnahme, die Integration von DDR-Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland anschaut, dann kann man sicherlich von einer privilegierten Aufnahme im Vergleich zu Angehörigen anderer Staaten ausgehen. Das zeigt sich alleine darin, dass DDR-Bürger mehr oder minder unmittelbar mit dem Eintreffen in der Bundesrepublik Deutschland einen bundesdeutschen Pass bekommen. Jochen Oltmar, Professor für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Die Bundesrepublik Deutschland hat von Beginn an bis zum Ende der DDR 1989 die Zuwanderung aus der DDR immer verstanden als einen Sieg gegenüber der DDR, als eine Abstimmung mit den Füßen, als eine Abwanderung aus politischen Gründen aus der DDR und damit eine Niederlage der DDR. Zweitens. Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, einschließlich der Bürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, des demokratischen Berlin, benötigen für den Besuch von West-Berlin eine Genehmigung ihres zuständigen Volkspolizeikreisamtes bzw. ihrer zuständigen Volkspolizeiinspektion. Also als meine Eltern erfahren haben, dass ich da nun inhaftiert bin, ihnen wurde nicht mitgeteilt, wieso, aber das konnten sie sich ja ausdenken. Sommer 1972. Reinhard F. wird beim unerlaubten Grenzübertritt an der bulgarisch-jugoslawischen Grenze gestellt und den Organen der Deutschen Demokratischen Republik übergeben. Hat mein Vater zu meiner Mutter gesagt, also das gibt hier eine Möglichkeit, musst du zu dem Vogel fahren und dem das erzählen und dann kommt der Sohn nach dem Westen. Dr. Wolfgang Vogel, Rechtsanwalt. Von 1963 bis 90 staatlicher Beauftragter für Freikauf und Austausch politischer Häftlinge. Und dann bin ich nach einem Jahr dann, also meine Inhaftierung war in Gera und dann später in Hohenschönhausen, bin ich dann freigekauft worden. Naja, also bin ich dann bei Nacht und Nebel losgefahren mit dem Arbeiterzug, hatte nur eine kleine Aktentasche mit, denn ich durfte ja nicht auffallen als jemand, der dann vorhatte, in den Westen zu gehen. Also mit dem Koffer wäre unmöglich gewesen. Ja, dann bin ich gefahren, große, große Angst. Und ich weiß noch, wie der Zug sich langsam vorwärts bewegte. Und ich hatte eine ganz, ganz wunderbare FDJ-Sekretärin. Und mit der war ich auch ein bisschen befreundet. Und die erzählte mir eines Tages, sie hat sich für eine Reise ins nicht-sozialistische Wirtschaftssystem, NSW, beworben und würde jetzt demnächst auch dahin fahren. Und ich meinte so, ja, darf sich da jeder bewerben? Und sie meinte, ja, klar, wenn du das machen willst, ich unterstütze das auch. Reisen in das nicht-sozialistische Ausland sind als Vergünstigung für besonders engagierte Jugendliche zu betrachten. Naja, und dann habe ich halt diesen Antrag gestellt. Das ging durch tausend Instanzen. Da konnte man auch nicht sagen, ich will nach Westdeutschland oder ich will nach Schweden oder sonst wohin, sondern man konnte nur NSW ankreuzen. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, also damals habe ich das schon mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich ja, die DDR verlasse. Angelika E., 11.08.1986. Helsinki. Freie Zeit für Besorgungen im NSW. Und dann war ich halt mit den beiden Frauen, mit denen ich im Zimmer war, unterwegs. Und wir waren im Kaufhaus und ja, die beiden versanken im Einkaufsrausch. Ja. Und ich habe die dann beobachtet und irgendwann waren die so in sich versunken oder im Anblick dieser tollen Sachen. Da bin ich halt aus dem Kaufhaus rausgegangen. Zum nächsten Taxi, habe meinen Satz aufgesagt und war dann natürlich vollkommen aufgeregt, weil er mich dann irgendwas fragte, was ich ja natürlich nicht verstanden habe. Und dann habe ich dreimal nachgefragt, ob er mich jetzt auch wirklich zur westdeutschen Botschaft bringt. Die BRD vertritt unter Missachtung des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der DDR widerrechtlich auch Bürger der DDR. Nicht, dass er mich zur DDR-Botschaft, weil das ist ja auch die deutsche Botschaft gewesen, ja, für ihn zumindest. Naja, dann hat er mich da also hingebracht. Das war schon am Nachmittag, also irgendwann auf jeden Fall nach 16 Uhr, 16.15 Uhr, 16.30 Uhr oder irgend sowas. Jedenfalls war die Botschaft nicht mehr besetzt. Wir sind dann am Abend in die Magdalenenstraße gekommen zum Übernachten und am nächsten Tag dann über Rummelsburg nach Kammerstadt. Das war dann so, dass abends dann so ein Bus zusammengestellt wurde. Erst kamen die Männer rein. Im hinteren Teil des Busses haben wir dann Platz. Wir hatten dann keine Anstaltskleidung mehr, Zivilklamotten hatten wir dann an. 25.07.1973. Reinhard F. wird aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit Anfang der 1960er Jahre bis zum Ende der DDR 1989 Zehntausende von DDR-Häftlingen, die häufig inhaftiert worden waren, weil sie Republikflucht begangen hatten bzw. versucht hatten, die zu begehen, weil sie inhaftiert worden waren. Und in dem Zusammenhang sind dann Milliardenbeträge, man geht von 2 Milliarden, teilweise sogar von 3 Milliarden Westmark aus, in die DDR geflossen. Also ein echter Wirtschaftsfaktor für die DDR. Dieser Bus fuhr da in die Nacht hinein. Irgendwann stieg der Anwalt Vogel mal ein und unterhielt sich dann mit jedem. Also der war nicht voll, der Bus. Also es war immer so viel Platz, dass der Vogel daneben sitzen konnte. Und dann habe ich, weil ich ja nun auch mit meinem Geld so sparsam sein musste, ja, das hat ja schon wahnsinnig viel Geld gekostet, diese Taxifahrt, ja, und ich hatte ja nur so wenig. Und dann bin ich irgendwie auf verschlungensten Wegen, obwohl ich keinen Stadtplan hatte und auch eigentlich überhaupt gar keine Orientierungssinn, bin ich dann zu meinem Hotel zurückgekommen. Und man hatte mich auch noch nicht wirklich vermisst. 11.08.1986. Angelika E.'s erster Versuch, die Botschaft der BRD zu betreten, bleibt unentdeckt. Also ich habe keinen Ausreiseantrag gestellt, sondern ich habe einen Heiratsantrag gestellt. Eine Freundin von mir, die ist etwas eher rüber, also 2-3 Jahre eher. Und die hat in West-Berlin für mich jemanden gesucht, der bereit war, mich zu heiraten. Und dann haben wir sozusagen ein ganz normales Treffen arrangiert. Also das heißt, der ist eingereist, ist zu mir in die Wohnung gekommen. Und es war natürlich lustig, wenn man die Tür aufmacht und der zukünftige oder potenziell zukünftige Ehemann steht vor der Tür. Und dann haben wir einen Tag miteinander in Ost-Berlin verbracht, also haben auch Freunde besucht, waren essen, waren irgendwas trinken, spazieren und haben dann am Abend gesagt, okay, wir machen das. Wie möglich für jeden einzelnen der künftigen Bewohner und Besucher. So modern und so schön wie möglich für die Menschengemeinschaft unserer ganzen Republik. Auf einmal war alles privat. Unter diesen Leuten befinden sich auch Asoziale, die kein Verhältnis zur Arbeit und auch nicht zu normalen Wohnbedingungen haben. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Tränen nachweinen. Neues Deutschland, 2.10.1989. Ja, dann habe ich also wieder ein Taxi genommen. Ich hatte nur meine Handtasche dabei. Dann war ich also wieder auf der Botschaft, an der Botschaft. Und diesmal war sie auch geöffnet. Und das ging dann alles unglaublich schnell. Ja. Also ich hatte dann mein Anliegen vorgetragen und dann wurde ich auch ziemlich bald zum Botschafter vorgelassen. Und naja, und der Botschafter fragte dann nicht, warum ich jetzt nach Westdeutschland will, sondern wann geht denn Ihr Flugzeug? Hatten Sie Glück? Passte alles auf Anhieb? Oder gab es Probleme? Unten an der U-Bahn war das, glaube ich, haben Freunde, die schon im Westen waren, auf mich gewartet. Und der, also mein Ehemann, mit dem ich ja dann schon verheiratet war. Dann sind wir erstmal U-Bahn gefahren und ich habe immer gesagt, bin ich schon im Westen? Weil man natürlich nichts gesehen hat. Und sind dann direkt zum Savini-Platz und dort in eine Kneipe und haben erstmal ein bisschen gefeiert. Und ich wusste nicht, wer der Kellner ist, weil die alle angezogen waren, wie jeder. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne des Grundgesetzes ist nicht nur der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ein Deutscher hat, wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gelangt, einen Anspruch auf den vollen Schutz der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland. Dann kam ich in das Flüchtlingslager, erstmal Marienfelde. Da musste man hin, da waren sehr, sehr viele Tausende von Menschen. Ich kam mir sehr verlassen vor, aber man wurde ja eingewiesen. Und am Abend kam ich als Jugendlicher in das Jugendflüchtlingslager nach Berlin-Zehlendorf, Hohenzollernstraße. Eine Villa war da gemietet für junge Leute, die aus dem Osten kamen. Der vorliegende Wegweiser zeigt Ihnen auf, welche Leistungen, Ansprüche, Hilfen und Vergünstigungen für Sie in Betracht kommen. Und er nennt Ihnen die Stellen, die Ihnen dabei behilflich sein können. Verlieren Sie bitte nicht gleich die Geduld, wenn hier und da einmal etwas nicht so reibungslos läuft, wie Sie erhofft hatten. Ist ja normal, wenn Jugendliche da zusammen sind, gibt es irgendwann mal Krach und da mussten wir eine halbe Stunde draußen auf dem kalten Schulhof stehen. Also den Hof zu diesem Flüchtlingslager, dachte ich, wo bist du hier gelandet? Wo bist du hier gelandet, habe ich gedacht. Also ich war sehr, sehr einsam, sehr, sehr deprimiert, weil ich dachte, der Westen ist das Reich der Freiheit. Das war es gar nicht in diesem Flüchtlingslager. Es ging ja sehr gedrillt zu, mit militärischem Kommandoton. Ich dachte, Mensch, wo bist du hier gelandet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir kamen da also so ziemlich spät an, ich glaube so um Mitternacht etwa, im Notaufnahmelager. Und dann ging das gleich los. Also das war nicht so, dass wir da in die Betten eingewiesen wurden, sondern das begann sofort mit diesen Anmeldungsprozeduren da. Ja, also das war dann wieder so ein Laufzettel, also etwas gründlicher dann. Die müssen wirklich so hart verpackt sein. Manches Warten und manche Schwierigkeit werden sich nicht vermeiden lassen. 1986, 26.178. Schon bei ihrer Ankunft in den Aufnahmelagern mussten die Abgeworbenen feststellen, dass ihnen weder in Bezug auf Wohnungen noch auf Arbeitsplätze feste Zusagen gemacht werden konnten. Neues Deutschland, 13.09.1989. 1989, 343.854. 90 Sekunden Wirklichkeit. Ich bin dann nach Frankfurt am Main geflogen, also mit X umsteigen und von dort aus dann nach Gießen in dieses Aufnahmelager und das war schon schrecklich, da war ich 3 Tage und es war ja ganz leer, ja, also es gab ja auch Zeiten, wo diese Aufnahmelager viel voller gewesen sein müssen, wurde erzählt, ja. Das war nicht so ganz einfach, es war ja Weihnachten. Den Heiligen Abend habe ich da verbracht, manche verdrückten eine Träne, Jungen, es war nur für Jungen da. Ich dachte, es ist besser hier in Sicherheit. Aber machen Sie dennoch von Ihren Rechten und den angebotenen Möglichkeiten Gebrauch. Und da ging man dann durch verschiedene Stationen. Und der Vorteil von so einem Aufnahmelager, wurde mir erzählt, war, dass man einfach schon so in dieses bundesdeutsche System integriert wurde. Ja, also mit diesen ganzen Behördenkram und aber das hat alles unglaublich lange gedauert. Ja, dann hatte man wieder unheimlich viele Zwischenzeiten, wo man dann gewartet hat. Und ich war beispielsweise in dem Zimmer, wo ich untergebracht war. Das war ein 8-Bett-Zimmer, also mit Doppelstockbetten. Und ich war ganz allein untergebracht. Das war ja alles in Marienfelde, in diesem Auffanglager oder wie das hieß. Und das waren praktisch ganz normale, also wie man sie als unangenehm empfindet, Behördengänge. Sie können dabei stets auf die verständnisvolle und sachverständige Unterstützung der für Ihre Belange zuständigen Stellen rechnen. Als Deutsche haben Sie in jedem Land der Bundesrepublik Deutschland die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wie alle anderen Bürger der Bundesrepublik. Also ich bin ja am 12. August 86 nach Westdeutschland gekommen. Und dort haben Sie den Leuten, die da waren, auch angeboten, im Herbst einen Seminar zu besuchen, also eine Woche, ein einwöchiges Seminar der Otto Benecke Stiftung. Und wir hatten da eine Woche tagsüber Schulungen und da wurde uns halt das System der Bundesrepublik, also das politische, das Parteiensystem erläutert. Das wussten wir ja alles nicht. Ja, also ich meine, wir haben gelernt, wie man den Lebenslauf schreibt und ja, wo man auch Anträge stellt und ja, ganz viele nützliche Dinge haben wir da gelernt. Und abends hatten wir mal ein ganz wunderbares Kulturprogramm. In aller Regel sind zwischen 1949 und 1989 die DDR-Bürger offen im Westen empfangen worden. Es gibt allerdings Unterschiede. Und diese Unterschiede in der Aufnahmebereitschaft im Westen haben ganz wesentlich mit der ökonomischen Situation im Westen wiederum zu tun. Das heißt, ganz deutlich und sehr klar ausgeprägt, dass dann, wenn die ökonomische Situation im Westen eher schlecht war, dass dann, wenn relativ große Erwerbslosigkeit herrschte, die Aufnahmebereitschaft gegenüber den DDR-Zuwanderern eher gering war. Ich hatte ja total viele Westverwandte, aber ich wollte auch niemanden zur Last fallen. Ja. Und außerdem hatte ich auch so ein bisschen Skrupel, weil ich habe ja die DDR verlassen, ohne meinen Eltern zu sagen, dass ich die DDR verlasse. Ja. Nach einem Jahr in der Bundesrepublik sind 42% der ehemaligen DDR-Bürger qualifiziert erwerbstätig. 25% arbeiten unter ihrer ursprünglichen Qualifikation. Und 33% sind arbeitslos, im Vergleich zu bundesweit knapp 9%. Ergebnis einer soziologischen Studie von 1985. Naja, dann haben sie ziemlich auf mich eingeredet und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe also meine Tante Frieda in Lüdenscheid. Und dann musste ich also meine Tante anrufen und die Arme, die war damals ja schon 81. Und die hat fast einen Herzinfarkt am Telefon erlitten. Und meinte so, Kind, was hast du gemacht? Und deine arme Mutter. September 1986. Angelika E. zieht zur Verwandten ins westfälische Herzebrock. Ja, ich meine, wir haben in Thüringen natürlich auch Westfernsehen gucken können. Und wenn dann unsere Tante kam, gab es wahnsinnig viele Geschenke. Später habe ich gesehen, dass sie, viel war natürlich von Aldi, ja. Aber für uns aus der DDR war das einfach, ja, ich will nicht sagen, der goldene Westen, das hört sich so plakativ an, aber es war schon sehr, sehr erstrebenswert, weil es einfach für unsere Verhältnisse unglaublich viel zu kaufen gab. Sind Sie müde von Ihrem Bummel durchs Haus? Das Wichtigste war, man konnte da sagen, was man wollte. Man musste sich nicht mehr umdrehen, wenn man mal etwas sagen wollte, was man wirklich dachte. Denn in der DDR gab es ja das eingelernte Doppelspiel. Ich sage, was ich sagen soll und ich denke, was ich denken will. Und dass das mal anders sein konnte, darauf haben wir uns gefreut. Hallo Fans, endlich könnt ihr hören, ohne zu stören. Diese Entwicklung zeigt, dass die ideologische Einflussnahme des Gegners bei einem Teil unserer Bürger Wirkung hat. Demagogisch werden einige individuelle Rechte wie Freizügigkeit und Reisefreiheit als erstrangige Menschenrechte deklariert. Egon Krenz an Erich Honecker, 14.04.1988. Sowjetische Herrenarmbanduhren gibt es in sehr modernen und sehr schönen Formen. Das andere war dieser unglaubliche, für uns faszinierende Lebensstandard. Das war ja alles dürftig, war ja, im Prinzip war das ja Nachkriegszeit, 1956. So rosig war es im Westen auch nicht, aber es war doch entscheidend anders. Ich glaube, dass ich relativ realistische Vorstellungen hatte vom Westen. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich im Westen irgendwie nichts tun muss und nur in der Weltgeschichte rumfahre oder sonst irgendwas. Dieser Lebensstandard und dann für mich persönlich eins, das war einfach Coca-Cola. Ich sah dieses Getränk, ich hatte natürlich davon gehört und dachte, Junge. Und dann dieser erste Schluck Coca-Cola, das war ein Rauscherlebnis. Solch einen Geschmack kannte ich überhaupt nicht. Den kannte man in der DDR nicht. Irgendwann mal nach Spanien reisen kann oder nach den Staaten. Darüber hinaus tragen besondere Rechte und Vergünstigungen der Notwendigkeit Rechnung, sie in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einzugliedern. Musik und Moos. Was mir dann persönlich sehr auffiel, bis auf die, die uns ansprachen wegen unseres Falles, der Flucht, dem Trotzen gegenüber der Diktatur, dass die Gesprächsthemen im Westen absolut banal waren. Das kannten wir aus der DDR nicht. Der Druck der Politik auf das Individuum war offensichtlich so groß, dass wir immer politisiert waren. Das waren die Westen überhaupt nicht. In West-Berlin ja, nicht in Westdeutschland. Die redeten also über ihre Führerscheinprüfung, über ihren Urlaubsort, über den Einkauf eines Kleides, eines Anzugs. Ich fand das lächerlich. Ich habe die nahezu verachtet. Und wenn die Welten untergehen, bleibt Onkel Heini doch bestehen. Jeder einzelne Deutsche im Bundesgebiet ist aufgerufen, zu seinem Teil mitzuhelfen, um dem Flüchtling das tröstliche Gefühl wirklicher Geborgenheit zu geben, Der Welt muss gezeigt werden, dass sich die Deutschen nicht nur in Worten zu der Einheit ihres Volkes bekennen, sondern auch mit helfender Tat. Bundestagsbeschluss, 1. Oktober 1958. Denn unser braver Onkel Heini hat immer noch die krummsten Beine. In der DDR wurde man ja als Krankenschwester, als halber Arzt schon ausgebildet. Und deswegen wurde meine damalige zweijährige Ausbildung komplett anerkannt. Und ich habe dann im November in Gütersloh, also das ist in der Nähe von Herzebrock, wo meine Tante und Onkel wohnen, meine Ausbildung weitergemacht. Angelika E. macht am Abendgymnasium in Münster das Abitur nach. In Fragen der Berufsberatung wenden sie sich an die Berufsberatung des Arbeitsamtes. Sie vermittelt auch geeignete Ausbildungsplätze. Die Beratungs- und Vermittlungsdienste des Arbeitsamtes sind kostenlos. Also jeder hat so geholfen, wie er konnte oder eben auch nicht. Oder manche haben gesagt, ja, musst du alleine zusehen. Also das gab es auch. Also je nachdem, wie eng man halt miteinander war, ja, oder wie hilfsbereit Leute sind. Hüten Sie sich vor falschen Helfern. Es gibt leider auch unseriöse Händler und Firmenvertreter, die die Unerfahrenheit zugezogener Bürger ausnützen. Also ich fand ja die Idee der WG, der Wohnimmerchen, faszinierend. Bin da ziemlich simpel da rangegangen. Also da hingen ja da überall da so eine Anzeigen da rum und bin da also auf gut Glück da aufgekreuzt und bin da also schwer enttäuscht worden. Reinhard F. wohnt zunächst bei Verwandten in Berlin-West. Das war ja diese Hochzeit der K-Gruppen. Ich wurde dann so in so eine Art Schublade gepackt, offensichtlich rechtsradikal, versucht sich anzupassen, hat nichts zu suchen hier bei uns. Aber die waren nicht pro DDR, so auch nicht. Ne? Aber sie hatten irgendeine Meinung zur DDR, die so nicht mit dem übereinstimmte, dass da so ein Bursche da inhaftiert wird, der dann in eine WG will. Also das konnten die sich nicht zusammenreimen und kam dann eben auf diese Lösung, dass ich irgendwie Gurgel bin oder irgendwie sowas. Der Parteitagbot, das Bild innerer Geschlossenheit und begründeter Zuversicht. Wenn Sie nach dem Eintreffen in der Bundesrepublik Deutschland keine Wohnmöglichkeiten haben, wird Ihnen zunächst von dem Bundesland, in dem Sie Ihren Wohnsitz begründen, eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Ihr Versprechen, dass die Politik der Integration und forcierten Rüstung automatisch zur Einheit Deutschlands führen würde, ist nicht eingelöst. Wenn man sich Integration als Prozess anschaut, und so ein Prozess dauert lange, Jahre, Jahrzehnte, im Zweifelsfall Generationen, dann stellt man fest, dass es in verschiedenen Bereichen doch ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten der Integration gibt. Die Integration in den Wohnungsmarkt dauert manchmal Tage, Wochen, im Zweifelsfall Monate. Die Integration in den Arbeitsmarkt wird bei denen, die bleiben, in der Regel auch innerhalb von einigen Wochen, einigen Monaten bewerkstelligt. Die Integration in andere Bereiche der Gesellschaft kann manchmal wesentlich länger dauern. Im Osten war unsere Freizeit geregelt. Nicht nur, dass man alles mitmachen musste, aber es war immer angeboten. Man war gut beraten, wenn man da mitmachte. Also die sogenannte gesellschaftliche Tätigkeit, die wurde erwartet. Dann war man Mitglied der FDJ, da gab es den FDJ-Nachmittag. Dann war man Mitglied der GST, Gesellschaft für Sport und Technik. Da konnte man dann das und das und das machen. Funker konnte man da werden, da konnte man schießen lernen, da konnte man ein Boot fahren lernen und so weiter. Und das war im Westen ganz anders. Die Schule war zu Ende und dann kam nichts mehr als Angebot. Da waren wir uns völlig selbst überlassen. Manche denken nur an ein Motorrad, Kofferradio, Fernsehapparat. Ich habe in West-Berlin zunächst nicht richtig Fuß fassen können. 1978, 12.117. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass uns die DDR die Wiedereinreise erlaubte, sodass also der Kreis, in dem ich mich bewegte, dieser Freundeskreis, zum Teil im Westen dann war. Und der andere Teil im Osten. Und ich pendelte zwischen beiden hin und her. Und das ging mehrere Jahre. bis Anfang 1978. Klassische Westberlinerin. So am geselligen Leben teilzunehmen, wie das Jugendliche auch damals machten, das war uns etwas schwer. Wir hatten ja nicht mal eine richtige Kleidung. Wir gingen da so wie Ostleute durch die Gegend und wir wussten das, wir sahen, merkten das schon, obwohl das nicht so unterschiedlich war, wie das zuletzt DDR-Bundesrepublik war. So nicht. Und trotzdem merkte man das. Und nee, das können wir uns nicht leisten, das können wir uns nicht wagen. Mit solchen Sachen gehe ich doch nicht dahin. Etwas Rückzug. Ich habe einiges mitgemacht. Nur eine ausgesprochene Minderheit der befragten Übersiedler fühlt sich nach einem Jahr im Westen von den Bundesbürgern bereits aufgenommen und von daher hier heimisch. Fast die Hälfte der Befragten hat überhaupt keine Kontakte intensiverer Natur zu Bundesdeutschen. Ergebnis einer soziologischen Studie von 1985. Meine Familie war nicht mehr da, meine ganzen Freunde, Freundinnen waren nicht da. Und ich war ja dann erstmal August, September, Oktober, also von Mitte August bis 1. November war ich ja arbeitslos. Also ich hatte ja nichts zu tun. Und das waren schon, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, das waren schon Tage, wo ich auch ja, verzweifelt war, ja, weil ich einfach... Ja, ich meine, meine Tante und mein Onkel waren super, super nett zu mir, keine Frage. Aber die konnten sich ja nun auch nicht minütlich um mich kümmern. Und wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich da in dem kleinen Zimmer saß und da habe ich halt sehr, sehr viel Briefe geschrieben. Also in der ersten Zeit, ich war ein absoluter Briefeschreiberling. Was auch eine große Rolle spielte, war das Verhältnis zum anderen nicht schlecht. Also wir waren, als wir da in Jena waren, wir wurden ja bewundert, also weil wir uns vertrauten und so. Und Studentinnen, auch andere, die waren ja immer so, neigten so ein bisschen zur Bravheit, nicht? Also, aber andererseits fanden sie das alles schau, was wir da machten. Also man wurde so beinahe angehimmelt, ja? Also wie so ein Star. Und das war nun vollkommen anders, als wir im Westen waren. Also da waren wir diejenigen, die halt von nichts eine Ahnung hatten, ja? Aussahen wie die Stoffpuppen, ja? Mit unseren Klamotten und die Trends nicht kannten und bestimmte Begriffe und Wendungen, also so, ja. Die Dekorateure hatten alle Hände voll zu tun, um die Preisschilder für viele Waren neu zu zeichnen. Bei der Regierung der DDR häufen sich täglich Briefe von republikflüchtigen Personen, die um ihre Rückkehr in das Gebiet der Republik nachsuchen. Neues Deutschland, 6.3.1985. Das Geld hatte ich mir längst abgewöhnt und also in Münster, also man spricht da ja Hochdeutsch, aber man sagt die Vokale sehr, sehr lang. Und das habe ich also bis zum Exzess geübt, ja, also. Man ist dann in die Kirche gegangen, ja, oder hat eine Kirsche gegessen, ja, nicht Kirsche oder anderes, ja. Und eine andere Mentalität. Also da kann ich nur allgemein sagen, das ist mir aber auch schon in West-Berlin aufgefallen, dass die Leute sich sehr über Geld definieren oder bestimmte Gruppen sich sehr über Geld definieren. Also dass Geld einfach im Westen eine andere Bedeutung hat, als es im Osten hatte. Also erstmal konntest du gar nicht so viel verdienen im Osten. Und wenn du so viel verdient hast, dann konntest du halt gar nicht so viel ausgeben. Ne? DDR-Übersiedler 1985. 24.912. Nehmen Bundesbürger als anspruchsvoller, weniger kinderlieb, politisch weniger interessiert, verschwenderischer, egoistischer, kühler, fleißiger und materialistischer wahr als DDR-Bürger. Ergebnis einer soziologischen Studie von 1985. Ich weiß, als ich das erste Mal in Westdeutschland in einem Supermarkt war, ich war so erschlagen von diesem Angebot. Ich weiß es noch wie heute, wie ich vor einem Joghurtregal stand und ich konnte mich nicht entscheiden, was ich für einen Joghurt kaufen soll, weil sowas habe ich ja noch nie gesehen. In der DDR gab es, soweit ich mich erinnern kann, 2 Joghurts in Flaschen. Und das war's. Wie gefällt es Ihnen in Deutschland? Da auf der Bank gut. Ja. Zügellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete Heim-ins-Reich-Psychose geführt, um Menschen in die Irre zu führen und auf einen Weg in ein ungewisses Schicksal zu treiben. Das vorgegaukelte Bild vom Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben. Und was sie nun aufgeben. Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat. Neues Deutschland vom 2.10.1989. Honecker, Honecker, war sehr wählerisch mit dem Obst, ja. Also hat sie den Apfel angeguckt und die Tomate und nur diese wurde dann genommen und so. Und ich dachte so, sehr ungewöhnlich. In der DDR hat man ja immer einen Beutel dabei. Und wenn es im Gemüseladen irgendwas gab, dann gab es eine Schlange und dann hat man sich da angestellt, beziehungsweise man hat gefragt, was gibt es? Und dann hat, wenn es was Interessantes gab, wie Bananen, Orangen oder irgend sowas, hat man sich angestellt. Und da hat man nicht gesagt, nee, aber die Orange will ich nicht haben. Wir waren tanzen in Leibesnähe und zweimal raus auf den Lokal. Im Stadtpark haben wir einen verschwiegenen Platz, hab ich keinen Dinger erzählt. Ich probiere immer gleich jeden aus. Auf einmal war alles privat. Früher hatte ich am Wochenende. Lesen Sie bei allen Verträgen, auch das Kleingedruckte. Und dann bin ich ja ins Ruhrgebiet gegangen. Ja, und das war vielleicht auch ein Anlass, dass dieses Heimatgefühl zu Mike Bamberg eigentlich immer da war. Keine Landschaft im Westen konnte dieses Heimatgefühl je aufheben. Ich habe da zuweilen wirklich drunter gelitten, während der Trennung der deutschen Staaten DDR und Bundesrepublik. Aus den Gesprächen ging hervor, dass die Ressentiments gegenüber den Flüchtlingen 1961 207.026 in den Kleinstädten und in Handwerksberufen besonders groß sind. Und dass dagegen die anonyme kollektive Gleichgültigkeit einer Großstadt das kleinere Übel ist. Wegweiser des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums 1961. Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Noch heute, wir haben jetzt 2007, habe ich immer noch Bilder im Kopf, die mir klar machen, das ist jetzt ein Staat. Ich kann jetzt immer wieder hierher fahren. Das ist heute noch nicht selbstverständlich für mich, dass ich aus dem tiefen Westen hier in den tiefen Osten einfach so hinfahren kann. Das war für mich immer ein Schnitt durch meine Seele, dass ich da nicht einfach so hinfahren kann. Storkow oder in die Dörfer, die ich kannte hier, in die Seen, in denen ich geschwommen bin. Das ist nicht Weicheiigkeit, überhaupt nicht. Ich kann mich schon einbringen dort, wo ich lebe. Aber die tiefste seelische Bindung habe ich eigentlich immer nur hierher gehabt. Seit 1973 reist Dietrich G. wiederholt nach Storkow. Der Welt dienen. Das sind allerdings in der Regel Bereiche, die sich sehr, sehr schwer nur messen lassen. Das Gefühl beispielsweise, anders zu denken, zumindest in Teilbereichen, anders zu handeln, andere Orientierungen zu haben, beherrscht manchmal nach Jahrzehnten noch Zuwanderer. Die Angst, die bleibt unwillkürlich. Ich hatte 1982, im selben Jahr, aber kurz davor, dann eine Frau kennengelernt in Hamburg, Lehrerin in Liebe. Ja, das war dann die berühmte Liebe auf den ersten Blick, seitdem sind wir zusammen. Und das war dann nochmal was Neues für mich. Das war das erste Mal, dass ich wirklich einen Zugang zu westdeutschen Menschen gefunden habe, also über ihre Familie. Sie selber natürlich. Nachher gucken Sie doch ein bisschen irgendwie komisch durch die Welt. Ein hoher Anteil der Übersiedler, 1985. 24.912, hat nach einem Jahr keinen Kontakt mehr zu den ehemaligen Westverwandten. Ergebnis einer soziologischen Studie von 1985. Hören wir etwas Eigenständiges? Das war also für mich dann sehr beeindruckend. Ich bin dann mit ihr ab 1985, ihre Freunde waren verstreut in Deutschland, habe da Rundreisen gemacht, was ich vorher alles nur ganz selten gemacht hatte. Ich habe dann den Westen erst dadurch so richtig kennengelernt, durch diesen Zusammenhang, der dann entstand. Das war wie so eine zweite Ankunft im Westen, was dann passiert. Aber da war ich ja schon 12 Jahre da. Da setzte dann auch eine Ablösung ein von anderen, mit denen ich die Jahre davor verbracht hatte. Reinhard F. lebt heute als freier Historiker in Berlin und in Norddeutschland. Also das ist zum Beispiel was, worauf ich unglaublich stolz bin und dass ich auch meinen Doktor noch gemacht habe. Ja, also das wollte ich immer. Ja, als Kind habe ich mir schon immer vorgestellt, dass ich mal Frau Doktor werde. Natürlich Frau Doktor Medizin, ja. Und jetzt bin ich halt Dr. Phil. Also das sind so Sachen, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Angelika E. arbeitet heute als Kunsthistorikerin in Berlin. Zahlreiche Fernreisen. Money is not our God, really? Dann bin ich entlang des Brandenburger Tors gegangen und da waren dann die sogenannten Mauerspechte. Und da bin ich zu einem gegangen, der hatte so einen Vorschlaghammer und haut auf die Mauer drauf. Da habe ich gesagt, komm, Kumpel, gib mir mal den Vorschlaghammer. Und dann habe ich den in die Hand genommen und habe da so richtig drauf gedroschen. Dietrich G. arbeitet bis zu seiner Pensionierung als Lehrer in Essen und Krefeld. Lebt dort bis heute. Jährliche Aufenthalte in Storfeld. Als ich meinen Vater getroffen habe, das erste Mal, war sein erster Satz, Kind, warum hast du uns verlassen? Und das war schon sowas, wo ich, was ich einfach auch nicht nachvollziehe. Also, weil ich meine, ich hätte in der DDR niemals, auch wenn die Wende dann gekommen wäre, niemals diesen beruflichen Schritt machen können, ja. Man tut etwas Aktuelles, primitive Handlung, man schlägt mit dem Hammer auf eine Mauer. Und im Kopf lief die ganze Geschichte ab. Also ich hatte dann einen Freund, lebte in Griechenland. Und ich bin also nach Griechenland geflogen, den besuchen. Und da habe ich halt so einen Moment in Erinnerung, wo ich vor einem riesengroßen Hibiskusbusch stand, mit Blüten so groß wie Kohlköpfe kamen die mir vor. Und ich dachte, scheiße, Hibiskus. Also ich kannte Hibiskus halt nur so 20 Zentimeter hoch aus dem Blumentopf und fand das einfach erstaunlich, wie sowas in Realität aussieht. Christiane T. lebt heute als selbstständige Goldschmiedin in Berlin. Da habe ich irgendwie noch mal, da weiß ich noch, habe ich einen richtigen Wutanfall gekriegt und gesagt habe, siehst du, das ist genau das. Die haben einem irgendwie die ganze Welt vorenthalten. Jetzt steht man hier mit 30 oder mit 31 vor so einem komischen Busch, ja, oder eben auch noch anderen Sachen und begreift halt, wie das wirklich ist oder dass es wirklich eine ganze Welt gibt, also außerhalb dieses komischen kleinen Landes da oder so. Hatte dann den Mauersplitter in der Hand und den habe ich heute noch liegen, als sozusagen Trophäe meiner Beteiligung an Niederriss oder Niederschlagung dieser Mauer. Das war also ein ganz tief gefühlter Augenblick. Das werde ich nie vergessen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dazwischen zu sein. Also ich bin einfach mit 30 rüber, also das heißt, ich bin schon irgendwie von der Erziehung her, soweit die greifen konnte, betrachte ich mich als Ostdeutsch, aber ich betrachte mich auch als Westdeutsch. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie die Türken hier immer sagen in Kreuzberg. Ich bin halb Türke und bin halb Deutscher. Also so betrachte ich mich auch. Aber zu Hause bin ich hier, also im Westen. Und ich wollte auch nie wieder zurück oder so. Vertraut nicht immer auf alles, ihr Deppen, ja. Auf einmal war alles privat. DDR-Übersiedler und ihr Weg in den Westen. Ein Feature von Elke Kimmel unter Mitwirkung von Sonja Gerd. Es sprachen Ulrich Anschütz, Michael Lippold, Maria Munkert, Franziska Trögner. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie D.W. Meissner. Redaktion Annette Blaschke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2007.